Telefon auszubauen war einfach, die Verkabelung zu entfernen schon schwieriger. Und es war nichts gegen den Horror, den Pacific Gas und Electric aufführte. Strom abschalten, ja. Leitung entfernen, nie. Also musste ich die Sache selbst in die Hand nehmen. Raus mit allem, was elektrisch betrieben wird. Ich muss unerreichbar sein. Sie dürfen mich nicht finden. Sie wissen, ich habe geguckt und ich will leben. Überleben. Manchmal sind Kabel unter den Dielen verlegt. Nichts. Aber im Schlafzimmer vielleicht? Die Immobilienhändler werden ganz schön Schwierigkeiten haben, dieses Haus an den Mann zu bringen, Nein. Sie sollen mich nicht erreichen. Ich kapsle mich ab. Ich mache mich autark. Wenn ich sagen könnte, und wie harmlos fing alles an. Aber nein, es fing nicht harmlos an, sondern mit einem ominösen Anruf, der mich hätte warnen müssen. Wie oft passiert es einem schon, dass man von einer automatischen Stimme angerufen wird? Bitte legen Sie nicht auf, Mr. Apple. Dieser Anruf kommt aus dem Haus Ihres nächsten Nachbarn, Charles Kluge. Bitte kommen Sie herüber und tun Sie, was getan werden muss. Ihre Dienste werden belohnt werden. Vielleicht wäre alles anders gekommen, wenn ich mich zuerst mit meinem Nachbarn zur anderen Seite verständigt hätte. Aber ich ging direkt zu Kluges Haus. Und was ich fand, war genug, um sofort die Kriminalpolizei zu alarmieren. Sie heißen Apple? Victor Apple, Inspektor. Detective. Detective Osborne. Sie sind Mr. Kluges Nachbar? Seit 10 Jahren. Vielmehr, ich war es. Er ist ja nun tot. Ersichtlich. Halber Schädel weggeschossen. Können Sie mir sagen, ob hier drin was fehlt? Ich bin zum ersten Mal hier, hab den Kram noch nie gesehen. All die Monitoren, Tastaturen, Diskettenlaufwerke. Hardware nennt man das ja wohl. Hardware in einer Anhäufung, wie ich sie privat noch nie angetroffen habe. Der Arzt meint, Kluge sei seit 3 Stunden tot. Wie kommt es, dass Sie hier aufkreuzen? Ein Automat hat mich angerufen. Ein Automat? Ein Automat. Er bat mich, herüberzukommen und zu sehen, was es hier gibt. Na, wozu, glauben Sie, brauchte Kluge solch eine enorme Computeranlage? Um die Fernsehanstalten zu beklauen, vermutlich. Oder um mit den Marsianern Kontakt aufzunehmen. Was glauben Sie, war es Selbstmord? Es gab keinen Abschiedsbrief. Der automatische Anruf bei mir, die Bitte rüberzukommen? Ist Ihnen sonst noch was aufgefallen? Nur, dass er vor diesem Gerät hier saß. Und haben Sie gelesen, was auf dem Schirm steht? Nein, was steht da? Programmbezeichnung Adieu, schöne Welt. Datum 20.08. Inhalt Doppelpunkt letzter Wille und Testament. Programmierer Charles Kluge. Für Programmstart Cursor drücken. Cursor ist die Taste hier. Irgendwo ist mir was schiefgelaufen. Ich sitze hier Tag und Nacht, Meister all dessen, was ich beobachte. Und das ist nicht genug. Es muss noch mehr geben. Setzen Sie hier Ihren Namen ein. Eine interaktive Selbstmordnachricht. Darf ich was? Na, meinen Namen eintippen. Schließlich hat er mich zu sich rüber gebeten. Kennen Sie dieses Gefühl, Victor, morgens aufzuwachen und sich zu fragen, wofür man sein Leben lang geschuftet hat? Genau das ist mir passiert. Ich bin verzweifelt. Kann so nicht weitermachen. Schlucke zu viel Tabletten und habe kein Ziel mehr. Also der Teufel soll mich holen, wenn ich verstehe, was er meint. Was ist das? Erledigt. Ein Männchen war auf dem Schirm erschienen, das eine Pistole an die Schläfe gedrückt hatte. Detective Osborns Miene mit nicht ganz glücklich zu bezeichnen, wäre eine glatte Untertreibung gewesen. In der nun ausbrechenden Hektik erwies ich mich als überflüssig. Ich ging nach Hause, kroch unter die Decke und hatte die ganze Nacht Schüttelfrost. Andern Tags kam Osborne zu mir und gab mir einen Stapel Computerausdrucke zu lesen. kluges letzten Willen. Darin wurde behauptet, ich sei im ganzen Viertel der Einzige, der es wert sei, Kluge zu beerben, da alle anderen ausnahmslos Dreck am Stecken hätten. Woher wusste der Typ so gut über die Leute Bescheid? Na, vor allem, wieso weiß er so gut über Sie Bescheid, Mr. Apple? Hier. Seit 30 Jahren büßt Mr. Apple für einen Fehler, den er noch nicht mal begangen hat. Als Ausgleich für erlittenes Unrecht hinterlasse ich ihm meine gesamte Habe. Also auch diese Mammut-Computerausrüstung drüben. Aber ich will das Zeug nicht ausbauen. Da behaupten Sie immer noch, ihn nicht zu kennen? Soll das eine Beschuldigung sein? Vielleicht war es Mord. Dann sind Sie der Einzige, der davon einen Vorteil hat. Was war das für ein Fehler, von dem Kluge spricht? Ich war Kriegsgefangener in Nordkorea. Ah, Gehirnwäsche. Aber ich habe weder angebliche Kriegsverbrechen gestanden, noch die USA verraten. Ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass Sie Kluges Tod verschuldet haben. Jeder von den Leuten, die in dem Ausdruck genannt werden, hätte mehr Grund gehabt. Ich werde herausbekommen, wer es war, wenn es einer war. Inzwischen sehen wir zu, dass nichts an die Öffentlichkeit dringt, nicht wahr? Natürlich drang alles an die Öffentlichkeit. Ich kümmerte mich nicht weiter um den Rummel, sondern verbrachte die Zeit zu Hause. Bis eine Woche später. Wenn Sie von einer Zeitung kommen, ich habe nichts zu sagen. Ich komme von keiner Zeitung. Mein Name ist Lisa Fu und Sie haben mir mitgeteilt, dass ich ruhig vorbeikommen könne. Davon müsste ich ja auch was wissen, wie? Ist das nicht Charles Kluges Haus? Nein, da müssen Sie eine Tür weitergehen. Oh, Verzeihung. Gehen Sie nicht weg. Sie wissen wahrscheinlich nicht. Hallo. Hallo. Wie soll man Lisa Fu beschreiben? Es gab eine Zeit, in der die Times das Wort Japse benutzen konnte, ohne sich schämen zu müssen. Da tauchten in den Comicstrips kleine gelbe Kerle auf mit runden Gesichtern, schmalen Augenstrichen hinter dicken Brillengläsern und großen Zähnen. An die erinnerte Lisa Fu im ersten Augenblick. Sie war 1,50 groß, trug ein T-Shirt mit Donald Duck und verbreitete einen Duft von Schweiß und Lavendel. Wahrscheinlich sind wir für die nächste Zeit Nachbarn. Zumindest bis wir den Drachenstall nebenan ausgemistet haben. Das finde ich nett. Kannten Sie ihn? Kluge, meine ich. Zumindest hat er sich so genannt. Sie glauben, das war gar nicht sein Name? Ich habe meine Zweifel. Klug heißt so viel wie clever. Und der Hackern bedeutet es gerissen. Und gerissen war er bestimmt. Hatte nur ein paar Sprünge in seiner Hardware, wenn Sie verstehen, was ich meine. Macken und Phantome und Dämonen, die immer wieder auftauchen, wenn das Programm anläuft. Das klingt eher, als brauchten Sie einen Exorzisten. So was Ähnliches bin ich. Aber ich muss jetzt gehen. Wenn Sie mal Lust haben, mich zu besuchen, kommen Sie einfach rüber. Als ich mir am nächsten Morgen meinen Kontoauszug ansah, wies der 3 Einzahlungen aus. Den regelmäßigen Scheck von der Veteranenorganisation, die Zinsen aus dem Geld, das mir meine Eltern hinterlassen hatten, und eine Summe, die an Kluges Todestag gebucht worden war. 700.083 Dollar und 4 Cent. Ein paar Tage später klopfte Osborne an meine Tür. Mir blieb nichts anderes übrig, als ihn hereinzulassen. Ich habe Sie ziemlich eingehend überprüft. Dieses Testament hat wenig Überzeugungskraft, fällt als Motiv meiner Meinung nach flach. Und jeder hier im Viertel hatte bessere Gründe als Sie, Kluge auszuknipsen. Warum kommen Sie denn? Um Sie was zu fragen. Können Sie sich an irgendwelche auffälligen Besucher drüben erinnern? Höchstens an Lieferanten und sowas. Ich will Ihnen was gestehen. Der Fall geht den Bach runter. So viel wir wissen, hatte niemand in der Nachbarschaft die leiseste Ahnung, dass Kluge über all die dekorierenden Informationen verfügte. Wir haben jede Menge Bankkonten überprüft und nirgendwo den geringsten Hinweis auf Erpressung gefunden. Also sind die lieben Nachbarn im Großen und Ganzen aus dem Schneider. So allmählich fange ich an zu glauben, dass Kluge im Grund nicht wirklich gelebt hat. Da komme ich nicht ganz mit, Osborne. Ich auch nicht. Jeden Monat ist wer zu ihm gekommen, um den Zähler abzulesen. Aber sie haben nie auch nur eine einzige Kilowattstunde in Rechnung gestellt. Das Gleiche ist mit der Telefongesellschaft. Es gibt keinerlei Unterlagen von ihm. Er hatte nirgends ein Bankkonto und brauchte offenbar auch keins. Die Einzigen, die was von ihm wissen, sind die Leute von dem Tante-Emma-Laden, unten in Sepulveda. Na, da arbeiten sie noch mit handgeschriebenen Rechnungen. Hat er alles per Computer geregelt? Hat er. Er tastete sich bis zu den Basisprogrammen der Firmencomputer vor und löschte seine Schulden mitsamt seinen Daten richtiggehend aus. Wir haben alles überprüft. Von der Post bis zum CIA. Dann war Kluge wahrscheinlich ein falscher Name, wie? War er. Nur, das beantwortet noch nicht die Frage, warum er ermordet wurde. Allerdings wird auf mich Druck ausgeübt, den Fall als Selbstmord abzulegen. Aber da mache ich nicht mit. Jetzt ist die Drachentante am Zuge. Wer? Ach, die Sidi Safu. Ist sie noch immer drüben? Wer ist sie? Irgend so ein Nachwuchsgenie von der Californian Tech. Wir haben denen erklärt, wir hätten Probleme mit Computern und so, und da haben sie uns rübergeschickt. Lisa Fuß silberfarbener Ferrari parkte in der Garagenausfahrt. Nachdem Osborne gegangen war, packte ich mich noch eine Weile unter die Heizdecke und dachte an das Lager in Korea, wo ich mir meinen irreparablen Knacks eingehandelt habe. Dann ging ich daran, mir das Abendessen zuzubereiten. Ich schnitt Fleischtomaten in Scheiben und überlegte, ob ich eine Flasche Wein kalt stellen sollte, als mir bewusst wurde, dass ich genug für zwei hatte. Also ging ich hinüber zu Kluges Haus. Miss Fu? Miss Fu? Oh, ich wusste nicht, dass Sie beschäftigt sind. Nicht so beschäftigt, um eine Unterbrechung nicht zu begrüßen. Hi, Mr. Abel. Die Tür stand offen. Ja, es ist ziemlich heiß. Was kann ich für Sie tun? Ja, eigentlich nichts. Ich mache mir gerade mein Abendessen und da dachte ich, könnte... Es mit mir teilen. Wenn Sie mir Gesellschaft leisten würden. Lieben gern. Bin in einer Minute fertig. Sie schaffte es wirklich in einer Minute, denn sie wechselte nur das T-Shirt. T-Shirts hatte sie massenhaft, jedes mit einem verrückten Aufdruck. Diesmal zeigte es Mickey Maus im Raumanzug und darunter stand L5 Society. Kann ich noch von der Thunfischpastete haben? Es freut mich, dass sie Ihnen schmeckt. Thunfischpastete muss nicht so labbrig schmecken, wie sich's anhört. Man muss nur verstehen, sie zuzubereiten. Wunderbar. Ich habe seit Ewigkeiten keine richtige Hausmannskost gegessen, Mr. Abel. Nennen Sie mich ruhig Viktor. Ich sterbe für die amerikanische Küche. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Ich meine, so wie die chinesische Küche oder so. Sie sind doch Amerikanerin, nicht wahr? Ich wollte es sagen. Ich weiß, was Sie sagen wollten, Viktor. Ich habe die amerikanische Staatsbürgerschaft. Bin aber nicht hier geboren. Mann, bin ich satt. Kommen Sie. Wir spülen ab. Sie leben hier allein? Ja. Seit dem Tod meiner Eltern. Waren Sie mal verheiratet? Wenn es mich nichts angeht, dann sagen Sie es ruhig. Na, ist schon okay. Ich war nie verheiratet. Dafür kommen Sie aber ganz gut zurecht. Alles Übungssache. Darf ich Sie mal was fragen? Spucken Sie es aus. Woher kommen Sie? Taiwan? Ich bin ziemlich sprachbegabt. In meiner Heimat habe ich eine Art Pidgin-amerikanisch gesprochen, aber als ich dann herkam, da habe ich einiges dran getan. Ich spreche auch ein mieses Französisch, ein Stotterchinesisch in 5 Dialekten, Gossenvietnamesisch und gerade genug Thai, um zu kreischen. Ich sofort wollen sprechen, amerikanische Konsul gleich verdammt nochmal schnell. Seit 8 Jahren lebe ich hier. Nun raten Sie mal, wo meine Heimat ist. Vietnam? Klar. Die Straßen von Saigon. Oder Ho Chi Minhs Scheißhaus, wie die Pyjama-Heinis sie umgetauft haben. Die Rüben sollen ihn abfaulen. Entschuldigen Sie. Ich habe Sie für eine Japanerin gehalten. Irgendwann mal erzähle ich Ihnen mal, was mit mir passiert ist. Bauen Sie den Garten da draußen alleine? Ja. Und ich bin ziemlich stolz drauf. Täglich 4 bis 5 Stunden. Leider ist er nicht gut in Schuss. Ich habe die ganze Woche fast nur unter der Heizdecke verbracht. Als ich noch klein war, hatten wir auch einen Garten. Und dann habe ich 2 Jahre in einem Reisfeld verbracht. Das hat mir den Reis auf Jahre verleidet. Ich koche auch gern. Aber drüben bei Kluge geht das nicht. Das Einzige, was da zu finden war, war ein Mikrowellenherd. Seltsamer Knabe. Sagen Sie, was ist die L5 Society? Es steht auf Ihrem T-Shirt. Das sind die Leute, die im Weltraum Farmen anlegen wollen. Ich habe bei Ihnen angefragt, ob Sie auch Reis anbauen. War aber nicht. Also kaufte ich mir das T-Shirt. Apropos T-Shirt, darf ich mal Ihre Waschmaschine benutzen? Ich habe ungefähr 400 T-Shirts. Am nächsten Tag kam ein Brief von einem Anwaltsbüro. Es ging um die 700.083 $ und 4 Cents. Das Geld kam von einer Holdinggesellschaft. Lisa, ich bin's, Victor. Bring die Wäsche. Kommen Sie rein, Jack. Also habe ich Gelegenheit zu fragen, ob Sie mal wieder mit mir zu Abend essen wollen. Ach, na sicher, Jack. Legen Sie die Wäsche da. Oh, raten Sie mal, wer mich da besuchen kommt. Detective Osborne. Lassen Sie ihn rein, Jack. Hallo, Miss Fu. Oh, Mr. Apple. Hallo. Gut, Sie aufzutreffen. Wir haben herausbekommen, wer Kluge wirklich war. Patrick William Gavin. Wie zum Teufel haben Sie das herausgefunden, Miss Fu, und wann? Heute Morgen, als die Nachricht in Ihrem Büro ankam. In Ihrem Computer steckt ein hübsches kleines Lauschprogramm. Aber eigentlich wusste ich das schon vor 5 Tagen. Und warum haben Sie mir das nicht gesagt? Sie haben mich nicht danach gefragt. Erinnern Sie sich? Sie haben mich in die Sache reingezogen, weil Sie nicht weiterkamen. Ich sollte probieren, Kluges Codes zu knacken, ohne das ganze System zu killen. Das habe ich getan. Darf ich dann jetzt vielleicht mal sehen, wie weit Sie sind? Bitte. Das ist der Lebenslauf von Kluge, alias Gavin. Er ist von Anfang an bei der Computerentwicklung dabei gewesen. Wieso hat es eine ganze Woche gedauert, ihn zu identifizieren? Weil er in keinem computergesteuerten Informationssystem existiert. Ich musste erst überall herumfragen, wer damals die Top-Leute waren. Danach musste ich noch prüfen, wer nicht mehr in den Unterlagen geführt wird. Kluge, alias Gavin, hat seinen Tod 1969 inszeniert. Na schön, Miss Fu. Was haben Sie sonst noch zu bieten? Ich habe ein paar von seinen Codes geknackt. Er hat ein Einbruchs- und Plünderungsprogramm entwickelt. Und ich konnte es gegen einige seiner eigenen Programme einsetzen. Aber das war nur die Spitze des Eisbergs. Mal so gefragt. Was haben Sie noch nicht herausgefunden? Zum Beispiel, was das alles hier in Wirklichkeit ist. Sicherlich die raffinierteste elektronische Waffe, die je entwickelt wurde. Gepanzert wie ein Schlachtschiff. Kluge tauchte stets auf wie ein Marschflugkörper und entwickelte seinen Angriff auf Abkürzungen und Nebenwegen. Man braucht schon ein verdammt gutes Schloss, um ein Schlosser auszusperren. Und wenn die Codes geändert wurden? Dann lieferte der Computer selbst die Informationen an ein Safe-System, das Kluge irgendwann anzapfen konnte. Hören Sie, Osborne. Ich möchte was wissen. Wie sieht mein Status aus? Soll ich für Sie das Verbrechen aufklären oder soll ich nur das System so weit wiederherstellen, dass man damit arbeiten kann? Was mir Sorge macht, ist, dass ich in einigen als geheim eingestuften Datenspeichern herumkrame. Tja. Auch Sie sollten sich deswegen Sorgen machen. Manche Organisationen mögen das nämlich absolut nicht. Tja, was soll ich tun? Sie anbetteln, dass Sie weitermachen? Ich möchte, dass Sie mich entsprechend autorisieren. Passen Sie mal auf. Offiziell gibt es dieses Haus gar nicht. Hier ist auch kein Grundstück. Wenn Ihnen jemand eine Vollmacht erteilen kann, dann ganz allein ich. Denn ich glaube, dass hier ein Mord verübt wurde. Also machen Sie weiter wie bisher. Das ist nicht gerade viel Rückendeckung. Mehr ist nicht drin. Was haben Sie sonst noch? Hier. Die Ausdrucke. Danke. Wenn Sie auf etwas stoßen, das den Schluss auf Selbstmord zulässt, teilen Sie es mir mit. Er hat nicht Selbstmord begangen. Er hat diese lächerliche Selbstmordnachricht nicht geschrieben. Woher wissen Sie das? Ach, das wusste ich schon am ersten Tag. Stilvergleich. Die Selbstmordnachricht ist ohne überflüssige Floskeln geschrieben. Kluges Programme waren ziemlich schusselig, ungeglättet. Er war ein Genie und seine Programme funktionierten. Aber man fragt sich, wieso. Ach, demnach stützen Sie Ihre Meinung auf seine Programmiermethode. Das tue ich. Leider dauert es noch mindestens 10 Jahre, bis das als Beweismittel vor Gericht zugelassen wird. Diese Selbstmordnachricht hat ein anderer geschrieben. Einer, der sehr gut ist. Und das Testament? Das stammt zweifellos von ihm. Er hat die letzten Jahre damit verbracht, Nachbarn zu bespitzeln. Ist in Militärunterlagen, Steuerunterlagen und Bankkonten eingedrungen und hat jedes Telefon in den anliegenden Blocks zu einer Abhöranlage umfunktioniert. Er war ein verdammt gieriger Lauscher. Mitten in der Nacht wachte ich schweißgebadet auf. Ich setzte mich hin, dachte nach, fand aber keine Ruhe. Deshalb stand ich auf, zog meinen Hausmantel und meine Pantoffeln an und ging hinüber in Kluges Haus. Hi, Yank. Stimmt was nicht? Ich weiß nicht. Darf ich reinkommen? Sie dürfen immer. Also, was gibt's? Naja, dass Sie zu viel arbeiten. Sie sollten schlafen gehen. Und um mir das zu sagen, sind Sie rübergekommen? Nein. Sie glauben, Kluge Gavin sei ermordet worden? Es ist die einzige Möglichkeit, die bleibt. Also, ich habe über mögliche Gründe nachgedacht. Es kann nur mit seinen Computerspielereien zusammenhängen. Und jetzt spielen Sie mit denselben Computern herum. Offen gesagt, ich kapiere nicht, was Sie im Einzelnen treiben, aber Sie schnüffeln doch genau da weiter, wo er aufgehört hat. Besteht nicht die Gefahr, dass Sie sich dieselben Läuse in den Pelz setzen wie er? Läuse? Nee, irgendwelche Agenturen, Organisationen. Sie meinen, Kluge kam einer Konspiration auf die Spur? Oder Sie glauben, die CIA hat ihn umlegen lassen, weil er über jemanden zu viel wusste? Oder Unser. Ich habe Angst, Ihnen könnte das Gleiche zustoßen. Vielen Dank, Viktor. Ich habe mir darüber auch schon meine Gedanken gemacht. Aha. Und was tun Sie jetzt? Hier bleiben und meine Arbeit fortsetzen. Was bleibt mir übrig? Überlegen Sie mal. Der Mörder kam ungesehen ins Haus, hat Kluge erschossen, die Selbstmordnachricht eingespeist und ist spurlos verschwunden. So einen kann eine kleine gelbe Ameise nicht davon abhalten, sie zu zerquetschen, wenn er das will. Egal, wo die Ameise hinkrabbelt. Schließen Sie wenigstens die Haustür ab. Das könnte ich tun, aber... Aber? Dann könnten Sie mich nicht mehr bei der Arbeit überraschen. Oder mir mitteilen, dass Sie zufällig zu viel zum Abendessen gemacht haben. Warum sehen Sie mich so an, Hank? Na, ich sehe mir Ihr T-Shirt an. Sie müssen wirklich für jede Gelegenheit eins haben. Ja. Was bedeutet die Aufschrift? VP? Ein Hackerkürzel, Viktor. Das V steht für Victory. Möglich. Sogar fast richtig, Viktor. Betrachten Sie es als eine Herausforderung. Und was bedeutet das P? Hinter dem V? Also haben Sie herausgefunden, was mit dem V gemeint ist. Ich glaube. Hacker schreiben am Ende eines Ausdrucks P, wenn es eine Frage sein soll. Und der Partner antwortet mit True. Ja, wäre für einen Hacker zu banal. Lisa. Wir liebten uns in Kluges großem Wasserbett. Ich hatte etwas Angst. Es war schließlich schon so lange her. Ich glaube, ich habe mich seit 30 Jahren nicht mehr so gut gefühlt. Seit damals. Erzähl mir davon, Hank. Was vor 30 Jahren passiert ist, klingt heute nicht mehr aufregend. Ich war schwer verletzt, Schädelbruch. Und da war da die Gehirnwäsche. Sie nahmen uns immer wieder vor, sie hielten uns wach, sie rückten einem nicht von der Pelle. Aber du bist nicht zusammengebrochen. Die Nation war geschockt. Man kapierte nicht, was Gehirnwäsche ist. Ich versuchte es den Leuten klarzumachen. Nach einer Weile gab ich es auf. In Kambodscha ist 1 Million Menschen umgekommen. Ein ganzes Land hatte Schaum vor dem Mund und schnappte nach allem, was sich bewegte. Einmal wurde ich mit 20 Gefangenen gezwungen, eine Pyramide aus abgeschnittenen Köpfen zu bauen. Wenn einer aufhörte, kam sein Kopf auch auf den Haufen. Das bedeutete mir überhaupt nichts. Es war ein Job. Später gelangte ich über die Thai-Grenze. Als ich so alt war wie du, war ich bereits dabei, mir das Gefängnis aufzubauen, in dem ich jetzt sitze. Mein Leben war bis dahin das, was du wohlbehütet nennen würdest. Ich war gerade 10, als meine Mutter getötet wurde. Von den Vietcong? Wer weiß das schon. Damals flogen viele Kugeln durch die Luft und viele Bomben wurden geworfen. In Thailand angelangt wusste ich, dass ich in den Westen gelangen würde, egal wie. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie der Westen von den Lagern aus wirkt. In den folgenden Wochen kam Osborn 2-mal zu Besuch. Lisa informierte ihn über das, was sie herausbekommen hatte. Als Gegenleistung berichtete er, was sich im Mordfall Kluge Gavin ergeben hatte, nämlich so gut wie nichts. Als eine Regierungsbehörde einmal einen Experten aus Stanford zu ihr schickte, zeigte Lisa ihm, wie Kluge es geschafft hatte, in den Hauptcomputer der Steuerbehörde in Washington einzudringen und vergaß zufällig, ihm auch zu erklären, wie er daraus wieder verschwinden könnte. Der Typ stieß auf ein Schutzprogramm. Bemüht, es zu umgehen, erweckte es kurzfristig den Eindruck, er habe sämtliche Daten der Steuerzahler gelöscht. Lisa ließ ihn eine halbe Stunde lang in dem Glauben. Ich dachte schon, er kriegt eine Herzattacke. Alle Farbe fiel ihm aus dem Gesicht und er brachte keinen Ton mehr raus. Also zeigte ich ihm, wo ich die Daten deponiert hatte und erklärte, wie er sie wieder an der richtigen Stelle einfügen und das Schutzprogramm beruhigen konnte. Irgendwann wird ihm schon klar werden, dass man derart viele verschiedene Daten höchstens mit Dynamit vernichten kann. Ich glaube kaum, dass er nochmal wiederkommen wird. Das klingt fast nach einem unterhaltsamen Videospiel. Irgendwo ist das gar nicht falsch. Es ist wie eine endlose Kette verschlossener Zimmer, in denen unbekannte Gefahren lauern. Du wagst nicht, einen ganzen Schritt auf einmal zu machen. Du überlegst erst einmal, unter welchen Bedingungen du es wagen kannst, eine der Zimmertüren überhaupt nur scharf anzusehen. Das Programm spielt mit dir, indem es dir Dinge erklärt, dir aber verbietet, einen Blick darauf zu werfen. Irgendwann meldet das Programm: Spielverderber, du hast geguckt. Und schon geht alles in Rauch auf. Lisa, erzählst du mir auch alles? Naja, nicht gerade alles. Ich habe die 4 Cent vergessen. Oh Lisa, ich wollte das gar nicht. Ich habe nicht darum gebeten. Ich hätte niemals... Beruhige dich, Yank. Das kommt schon in Ordnung. Hat das alles irgendwo festgehalten? Wie? Das ist es ja, was ich die meiste Zeit tue. Ich dekodiere seine Datenspeicher. Und wie lange weißt du es schon? Das von den $700,000? Das war auf der ersten Diskette, die ich geknackt habe. Ich möchte alles zurückgeben. Victor, das war imaginäres Geld. Aber jetzt existiert es wirklich. Die Finanzbehörden wissen offiziell, wo es angeblich herkam. Eine Anwaltskanzlei in Illinois wurde bezahlt, es zu verwalten. Deine Bank hat Zinsen darauf gezahlt. Es ist zwar nicht unmöglich, dieses Geld spurlos verschwinden zu lassen, aber es wäre nicht ungefährlich. Und außerdem bin ich sicher nicht so gut wie Kluge. Wie hat er das nur gemacht? Imaginäres Geld. Er konnte es doch nicht einfach aus dem Nichts herbeizaubern. Victor, sieh dir die Apparaturen an, den Terminal und das alles. Das hier, das ist der Zugriff auf Geld. Lisa, wie bist du eigentlich zu den Computern gekommen? Weil da die Macht liegt, Yank. Na, hast du damit angefangen, als du nach Amerika kamst? Ich hatte einen ziemlich guten Start. Von meinem Captain habe ich dir noch nicht erzählt, oder? Ich glaube, nein. Ja, damals 14. Er war Amerikaner und interessierte sich für mich. Er schickte mich zur Schule. Von diesem Augenblick an stand mir die Zukunft offen. Und Computer, Yank, sind die Zukunft. Die Macht und die Zukunft. Osborne hat doch erzählt, dass Kluges Haus gar nicht existiert. Was bedeutet das, deiner Meinung nach? Dass Kluge die respondierenden Daten gelöscht hat. Das war der erste Schritt. Aber das Grundstück existierte noch im Grundbuch und daraus wurde die entsprechende Seite entfernt. Entfernt? Kluge hat das Haus nie verlassen. Aber er hat sich die Daten der Verwaltungsangestellten vom Police Department angeschaut und ist auf einen Typen namens Sammy gestoßen. Dem hat er $1,000 überwiesen und ihn wissen lassen, er könnte sich das Zehnfache mit einem bestimmten Eingriff im Stadtarchiv dazu verdienen. Sammy machte mit. Kluge und er hatten in den folgenden Jahren eine wundervolle Partnerschaft. Jetzt fährt er in Cadillac und weiß bis heute nicht, wem er sein Glück verdankt. Hast du Osborne von dem Typen erzählt? Ich habe die Diskette gelöscht. Genau wie die mit deinen $700,000. Damit kannst du dir Schwierigkeiten anhandeln. Das Leben ist ein einziges Wagnis. Yank, darin denke ich ganz wie Kluge. Hast du eigentlich nicht Angst, dass die Computer eines Tages die Macht übernehmen? Das glaubt jeder, bis er richtig damit arbeitet. Im Grunde sind Computer dumm. Ohne Programme taugen sie zu nichts. Nein, ich glaube, dass die Leute, die die Computer herstellen, eines Tages die Macht übernehmen. Deshalb beschäftige ich mich damit. So wie Kluge sich damit beschäftigt hat. Kluge hatte irgendetwas entdeckt. Er hat sich zum Beispiel Daten aus Laboratorien besorgt, in denen man an der Entwicklung künstlicher Intelligenz arbeitet. Also an einer von denkenden Maschinen beherrschten Zukunft. Im Grunde ein Selbstmord des Menschengeschlechts. Jetzt redest du wie eine Figur aus Science-Fiction-Filmen der 50er Jahre. Dass der Mensch an seiner eigenen Zerstörung arbeitet, ist eine Binsenweisheit. Was fing mit dem ersten Faustkerl an? Und es scheint, dass es bei uns mit den Computern endet. Der Kasten da ist Lichtjahre hinter dem menschlichen Gehirn zurück. Aber es gibt da die uralte Frage, was geschieht, wenn man es fertig bekommt, einen Computer zu bauen, der so viele Transistoren hat wie das menschliche Gehirn-Neuronen. Hätte er dann ein eigenes Bewusstsein? Ein eigenes Ich? Ein Transistor ist keine lebende Gehirnzelle. Und 10 Millionen davon machen noch keine denkende Maschine. So wenig wie 10 Millionen Brandungswellen noch keinen pulsierenden Organismus ausmachen. Man ist irgendwo auf neue Erkenntnisse gestoßen, Yank. Und Kluge hat an diesen Erkenntnissen partizipiert. Er hat vom verbotenen Apfel gegessen. Er untersuchte die Gemeinsamkeiten zwischen einem 8-Bit-Computer und einer Gehirnzelle. Deshalb hatte er auch diese Geräte in Massen in seinem Haus. Und er ist auf etwas gestoßen, meinst du? Ja. Es muss mit so etwas wie der kritischen Masse zu tun haben. Offenbar erzeugen 10 Millionen Brandungswellen eben doch einen pulsierenden, lebenden Organismus. Oder 100. Oder 10.000. Es gibt eine Gemeinsamkeit zwischen Transistoren und Neuronen. Und die wäre? Die Verbindung. Eine Gehirnzelle ist mit Billionen anderer Gehirnzellen verbunden. Und mit einem Computer kann ich theoretisch Billionen anderer erreichen. Verstehst du? Nicht die Größe von Computern ist ausschlaggebend, sondern ihre Menge. Heute besitzt jeder Haushalt schon einige davon, vom einfachen Küchentimer bis hin zum Mikrowellenherd. Die Macht, Viktor. Diese ungeheure Macht, die sich eines Tages verselbstständigen kann und vielleicht auch wird. Das hat Kluge interessiert. Dahinter suchte er zu kommen. Mit Erfolg? Ich weiß nicht. Hat er ja gerade erst angefangen, das Geheimnis der Gefahr zu lüften. Man kann das nicht tun, ohne selbst ein Faktor der Gefahr zu werden. Gefahr? Für wen? Eins muss man dir lassen, Yank. Du stellst gute Fragen. Gefahr für wen? Vielleicht besser für was? Eine Woche später tauchte Osborne wieder auf. Er hörte sich Lisas Bericht über ihre neuen Erkenntnisse an und versprach, den Ausdruck, den sie ihm gab, weiterzuleiten. Aber er machte keine Anstalten, wieder zu gehen. Ich glaube, ich sollte es Ihnen sagen. Der Fall Kluge Gavin ist erledigt. Ich konnte die Angelegenheit nur aufgrund meines Verdachts so lange in Gang halten. Aber es fand sich nirgendwo ein Beweis für Mord. Sie glauben nicht an Selbstmord, Osborne. Nein. Aber wer immer es gewesen ist, der darf frei herumlaufen, bis sich etwas Neues ergibt. Ich sage Ihnen Bescheid, wenn das geschehen sollte. Da ist noch etwas. Ich darf Sie hier nicht mehr arbeiten lassen, Lisa. Das Haus ist vom County beschlagnahmt worden. Machen Sie sich darüber keine Sorgen, Osborne. Ich habe das Haus samt Einrichtung vor 4 Tagen vom County gekauft. Wenn ich irgendetwas finden sollte, sage ich es Ihnen. Miss Fu, wie haben Sie das schon wieder gefingert? Sie können es jederzeit überprüfen. Und wenn ich das FBI darauf ansetze? Tun Sie, was Sie nicht lassen können. Vielleicht schicke ich das Betrugsdezernat her und lasse Ihre gesamte Software beschlagnahmen. Versuchen Sie es, Osborne. So long, Miss Fu. Mr. Apple? Nee. Meinst du, er führt etwas im Schilde? Unwahrscheinlich. Es ist nicht sein Ressort, und das weiß er. Warum hast du das Haus gekauft? Frag lieber wie. Lisa, was hast du gemacht? Einen von Kluges kleinen Helfern benutzt. Du hast jemanden bestochen? Ach, Yank. Langsam werden mir die Apparate unheimlich. Glaub ja nicht, dass ich keine Angst davor habe. Aber Macht ist ein verlockendes Gift. Ich kann die Finger nicht davon lassen. Als Lisa eines Abends nicht zum Dinner herüberkam, ging ich hinüber und traf sie in emsiger Beschäftigung. Sie hatte einen Haufen Aufzeichnungsbänder und Disketten auf den Tisch gestapelt und war dabei, sie mit einem Handball großen Magneten zu löschen. Als sie mich sah, setzte sie die Brille ab und wischte sich über die Augen. Bist du nun beruhigt, Victor? Was meinst du damit? Ich fühle mich bestens. Nein, tust du nicht. Und ich habe mich auch nicht besonders gefühlt. Es tut mir weh, das zu erledigen, aber es muss wohl sein. Bitte sei so lieb und gib mir die Software aus den Regalen. Du willst doch nicht alles löschen. Nein. Ich lösche Daten und... Und noch was anderes. Na, willst du mir nicht verraten, was? Es gibt Dinge, die man besser nicht wissen sollte. Das Ganze ist mir nicht sehr geheuer. Ich habe an allen möglichen Stellen herumgesucht und dabei Dinge gefunden, mit denen ich schon fast gerechnet hatte. Ja, wovon sprichst du? Von militärischen Computern? Vom CIA? Der CIA fängt es an. Dort war es am einfachsten. Dann habe ich bei der NORAD nachgesehen. Das sind die Kerle, die den nächsten Krieg veranstalten werden. Mir wird jetzt noch heiß und kalt, wenn ich bedenke, wie leicht Kluge dort eindringen konnte. Er hat sogar ein Programm laufen lassen, das zu einem dritten Weltkrieg geführt hätte. Nur so als Übung. Das habe ich gerade gelöscht, als du kamst. Während der letzten beiden Tage habe ich mich um die ganz hohen Tiere gekümmert. Um die Defense Intelligence Agency und die National Security. Um die DIA und die NSA. Jede dieser Organisationen ist größer und mächtiger als die CIA. Irgendjemand hat mich bemerkt. Irgendein Schutzprogramm. Ich habe mich sofort zurückgezogen. Und die letzten 5 Stunden habe ich damit verbracht, mich zu vergewissern, dass ich nicht verfolgt werde. Und deswegen habe ich alles gelöscht. Du meinst, sie waren es, die Kluge umgebracht haben? Scheint mir plausibel. Er hatte jede Menge von ihrem Zeug. Ich weiß, dass er am Aufbau der Maschinen bei der NSA beteiligt war und sich dort jahrelang in dem Programm rumgetrieben hat. Er brauchte nur einen einzigen unvorsichtigen Schritt zu machen und schon war es aus. Deshalb frage ich mich auch, ob ich alle Daten vernichtet habe. Lisa, hast du das Recht, so zu handeln? Ist Wissen nicht allgemein gut? Denk, es gibt Dinge, die man besser nicht weiß. Das sind... Lisa, was ist das? Was bedeutet die Figur auf dem Schirm? Etwas Dreidimensionales? Nicht, Victor! Sieh da nicht hin! Ist ja gut, Lisa, ist ja schon gut. Nein, Victor, es ist nicht gut. Es ist ganz und gar nicht gut. Und das war das Letzte, woran ich mich für lange Zeit erinnern konnte. Lisa, die ja nicht wusste, wo ich das Dilantin versteckt habe, alarmierte einen Krankenwagen. Es muss einer meiner schlimmsten Anfälle seit langem gewesen sein. Eine ganze Folge von Anfällen. Und ich hatte schon gedacht, ich wäre überm Berg. Man setzte mich unter Drogen und als Lisa mich besuchen durfte, fehlten in meinem Gedächtnis volle 2 Wochen. Hi, Hank. Ich war jeden Tag hier, aber sie haben mich nicht zu dir gelassen. Du siehst schlimm aus. Ich fühle mich aber viel besser. Der Arzt meint, du musst noch mindestens 2 Tage hier bleiben. Wenn du dann wieder nach Hause kommst, veranstalten wir eine Riesenparty. Soll ich auch die Nachbarn einladen? Du weißt, dass ich nichts von Partys halte. Das ist ganz allein eine Sache zwischen uns beiden. Dir verdanke ich es, dass ich noch am Leben bin. Danke, Lisa. Aber... Hank? Ich kann nicht erwarten, dass du die nächsten Jahre damit verbringst, am Bett eines Epileptikers zu sitzen und darauf zu warten, dass er stirbt. Was willst du, Victor? Ich heirate dich, wenn du willst. Oder ich lebe mit dir in Sünde. Ich liebe Sünden. Lisa, was willst du denn mit dem klapprigen alten Wrack anfangen, das ich bin? Es lieben, Jack. Ich kann nichts dafür. Es ist eine Frage meiner persönlichen Mischung. Das Gesicht habe ich von meinem chinesischen Großvater, die Statur von meinem japanischen und das Herz von meiner Mutter aus Hanoi. Was ich noch brauche, sind ein paar amerikanische Gene, die ich meinen Kindern mitgeben kann. Und die will ich von dir. Lisa. Ich liebe dich, Hank, und jetzt muss ich gehen. Der Arzt ist ziemlich streng. Du kennst ihn ja. Lisa, deine Arbeit, bist du damit fertig geworden? Lass uns nicht darüber reden. Ich habe Angst, belauscht zu werden. Nur so viel. Ja, ich bin fertig. Die letzten 2 Wochen waren sehr ruhig. Niemand weiß etwas und ich werde mich mit solchen Dingen nie mehr beschäftigen. Versprich es mir, Lisa. Ich verspreche es dir, Victor. Das war das letzte Mal, dass ich sie sah. Gegen 10 Uhr an jenem Abend ging sie in Kluges Küche und machte sich mit allerhand Werkzeug am Mikrowellenherd zu schaffen. Die Hersteller achten sorgfältig darauf, dass solche Geräte mit Schaltungen versehen werden, die verhindern, dass tödliche Strahlung nach außen dringen kann. Aber mit einem bisschen technischem Verständnis kann man die Sicherheitsschaltung lahmlegen. Lisa hatte keine Probleme damit. 10 Minuten, nachdem sie die Küche betreten hatte, steckte sie den Kopf in den Ofen und schaltete ihn ein. Und wie entstand der Brand? Irgendwann verlor sie die Kontrolle über ihre Muskeln und fiel auf den Fußboden. Dabei riss sie den Mikrowellenherd mit. Es gab einen Kurzschluss, der hat das Feuer verursacht. Und das Feuer löste den Alarm aus. Und das war der Grund, warum man sie noch lebend fand. Wenn man ihren Zustand lebend nennen kann. Verdammt, Viktor, Sie dürfen mir glauben, dass mir das leid tut. Ich bin aus eigenem Entschluss hergekommen. In meiner Dienststelle weiß niemand, dass ich hier bin. War es Selbstmord, Osborne? Machen Sie sich selbst ein Bild, Viktor. Einer Pflegerin ist das versenkte, blutige T-Shirt aufgefallen, das man ihr vom Körper geschnitten hat. Ein Teil der Aufschrift war noch leserlich. Sie hat den Text 3 Tage vor ihrem Unfall bei einer Hemdenschneiderei bestellt. Kann so nicht mehr weiterleben, komme mit meinen Problemen nicht zurecht. Und dann ist noch zu entziffern, den Mann, den ich liebe, ohne Namensnennung. Osborne, Lisa hat Ihnen gesagt, Kluge hätte die Abschiedsbotschaft nicht geschrieben. Und ich versichere Ihnen, Lisa hat das nicht auf ihr T-Shirt schreiben lassen. Warum nehmen Sie das an? Sie hat mich im Krankenhaus besucht. Sie war voller Leben und voller Hoffnung. Sie sagen, sie hätte das Hemd 3 Tage vorher bestellt. Das kann nicht sein. Diese Botschaft ist so pathetisch. Lisa war überhaupt nicht pathetisch. Es gab im Haus keine Spuren von Kampf. Unsere Leute haben das ganze Anwesen untersucht und wir sind sicher, dass außer Lisa niemand im Haus war. Ich glaube auch nicht, dass es ein Selbstmord war. Aber haben Sie irgendwelche Ideen? Die NSA. Wie kommen Sie darauf? Lisa hatte Angst vor den Spionageorganisationen der Regierung, weil... Ja, mehr habe ich leider auch nicht zu bieten, Osborne. Naja, die NSA. Die können sowas sicher inszenieren. Aber es fällt mir schwer, das zu glauben. Ich will ja nicht behaupten, dass sie aus Gründen der nationalen Sicherheit nicht einen Mord begehen könnten. Aber dann hätten sie auch die Computer mitgenommen. Und die sind noch da. Vollzählig. Und funktionstüchtig, wie Sie sehen. Der Bildschirm flimmert noch. Der Bildschirm? Sehen Sie, Osborne, eine Schrift. Eine Botschaft. Wenn weitere Informationen gewünscht, Befehleingabe Cursor. Da ist es. Es ist da. Es meldet sich. Drücken Sie nicht, Osborne. Drücken Sie nicht den Cursor. Oh doch, Victor. Spielverderber. Ihr habt gekocht. Am nächsten Tag fand ich die Meldung in der Zeitung. Osborne war nach Hause gefahren und hatte sich mit seiner Dienstwaffe eine Kugel durch den Schädel geschossen. Lisa starb 2 Tage später. Ich ließ das Haus von einer Entrümpelungsfirma total ausräumen. Alles wanderte auf den Müll, alles, was nur entfernt mit einem Computer verwandt war. Radio, Kühlschrank, Elektroherd, Mixer, elektrische Uhr. Und dann ging ich an die Installation. Das Telefon auszubauen war einfach, die Verkabelungen zu entfernen schon schwieriger. Ich muss unerreichbar sein, Sie dürfen mich nicht finden. Sie wissen, ich habe geguckt. Und ich will leben. Überleben. Ich weiß nicht, was Sie bei der NSA ausgebrütet haben, aber ich weiß, dass es dort draußen auf mich lauert. Ich habe seine Seele in den Drähten atmen hören, gestern, als es klingelte und ich den Hörer abnahm. Ein Summen, wie über eine große Strecke und noch etwas weiter Entferntes. Kaltes. Ich will nichts mehr wissen. Ich werde niemandem etwas mitteilen. Kluge Lisa und Osborne haben Selbstmord verübt. Ich bin nur ein einsamer Mann und werde keine Schwierigkeiten machen. Abkapseln, autark sein, nicht mehr Teil des Netzwerks. Meine einzige Chance. Eine Insel sein, autonom. Es hat mich und Kluge und Osborne bemerkt. Und Lisa. Nur ich bin am Leben geblieben und ich will am Leben bleiben. Dazu muss ich der Vernetzung entgehen. Alle Verbindungen müssen unterbrochen werden. Vielleicht lauert es auch in den Rohrleitungen.